Die narrative Identität hält diese beiden Seiten des inneren Spiegels zusammen. Die Beständigkeit des Charakters über die Zeit und die permanente Selbstverwirklichung, die einen zu dem werden lässt, der man ist. Und weil sie mehrere Erzählungen und deren immer fortlaufende Interpretation und Korrektur zulässt, ist sie nie endgültig oder abgeschlossen. So ermöglicht sie das Selbstverständnis einer Person, die mit Hilfe der Selbsterzählung die Willkür oder Wahllosigkeit der eigenen gelebten Erfahrungen verhindert und als Figur im eigenen Leben eine innere Konsistenz erlangt. Narrateur ist das Ipse, das man selbst, untrennbar mit dem Erzählen verbunden. Wir erkennen, wer wir sind, dank unserer Fähigkeit, die Zeitlichkeit unserer Existenz zu reflektieren, Misserfolge und Triumphe zu erfassen und daraus eine Erzählung mit einem Anfang, einem Ziel und chronologisch wie kausal nachvollziehbaren Episoden der Hindernisüberwindung zu formen. Ich bin Konstante und Entwicklung, denn ich bin meine Geschichte und gleichzeitig der Held darin. Wenn man mich fragt, wer ich bin, könnte die Antwort also lauten: Ich bin der Schatz, die Schatzkarte und die Reise dorthin. In dieser Perspektive wird das Was, das Wer und das Wie meiner Identität durch die Geschichte etabliert, die ich über mich selbst erzähle. Wie sehr unser narrativer Selbstschutz versucht, diese Geschichte vor Dissonanzen und identitätsbedrohenden Herausforderungen zu schützen und Idem und Ipse in Kohärenz zu bringen, kann man anhand einer Studie von Jonas Kaplan aus dem Jahr 2016 sehen. Der Neurologe am Brain and Creativity Institute in Kalifornien steckte Menschen in einen Kernspintomographen und konfrontierte sie mit Informationen, die ihrer eigenen politischen Haltung widersprachen, zum Beispiel zu Waffengesetzen oder zu den Militärausgaben der USA. Auf den Bildern des Kernspintomographen war zu sehen, dass im Gehirn vor allem die Amygdala arbeitete. Dieses mandelförmige Areal kontrolliert unsere Ängste und wird aktiv, wenn wir uns ernsthaft bedroht fühlen. Das heißt, Informationen, die meiner selbst gestrickten Geschichte widersprechen, fühlen sich heute in meinem Gehirn offenbar genauso riskant an, wie sich früher für unsere Vorfahren ein Säbelzahntiger angefühlt haben muss, der auf sie losging. Jedoch nicht nur die Amygdala wurde aktiv, sondern auch das Default Mode Network. Diese Hirnregion ist für Kontemplation und Tagträume zuständig und kommt zum Einsatz, wenn wir über uns selbst nachdenken und darüber, wer oder was wir überhaupt sind.